In verschiedenen Zweigen der Volkswirtschaft der TVRK werden große Erfolge erzielt. Das Ministerium für Elektroenergie übererfüllte den Juli-Plan mit 103,8%. Das Ministerium für Kohlenindustrie förderte im Juli die Kohle rund 148.000 Tonnen mehr als geplant. Das Ministerium für Metallurgie erfüllte im Juli die Produktionspläne von Stahl, Walzstahl und Eisenerz nach allen Kennziffern. Im Eisenbahntransportwesen wurde der Gütertransportplan im Juli mit 110% übererfüllt. In den Ministerien für Maschinenbau, Erzbau und Elektronik wurden die Volkswirtschaftspläne im Juli vorfristig erfüllt. Die Ministerien für Leichtindustrie und für Lebensmittel- und Gebrauchsgüterindustrie erfüllten den Juli-Plan jeweils mit 125% und 122%. Im Ministerium für Fischereiwesen wurde der Plan für Fischfang im Juli erfolgreich ausgeführt. Auch die Produktionseinheiten des Gesundheitswesens übererfüllten ihre Juli-Pläne. Auf der Baustelle der Straße Ryumyong wurde bis zum 31. Juli die Skelettenbauarbeit für das Schulgebäude Nummer 4 der Kim Il-sung Universität erfolgreich beendet.